1b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und wiederholen Sie. 1. Alles war anders, als ich es gewohnt war, aber als Kind lernte ich schnell, mich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. 2. Im Kindergarten habe ich zum ersten Mal einen Laternenumzug am St. Martinstag erlebt. 3. Die Lichter in den Laternen, die Lieder und die Szene, wie St. Martin seinen Mantel mit dem Bettler teilt, fand ich sehr beeindruckend. 4. Unsere Eltern mussten hart arbeiten, den Alltag organisieren und die Kinder in Kindergarten und Schule unterstützen. Und das alles in einer fremden Sprache. 5. Meine Eltern befanden sich in dem Konflikt, ob sie ihre Identität aufgeben, wenn sie ihre Kinder an christlichen Traditionen teilhaben lassen. 6. Je weiter die Heimat entfernt ist, umso mehr hält man an seinen Gewohnheiten fest und verteidigt sie gegen fremde Einflüsse. 7. Schließlich hatten wir auch einen kleinen Weihnachtsbaum. Denn der Schmuck und das Licht in der dunklen Zeit haben auch meinen Eltern sehr gut gefallen. 8. In Deutschland bekommen die Kinder am ersten Schultag eine große bunte Tüte mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken. 9. Seinen Ursprung hatte dieser Brauch im Osten Deutschlands und er hat sich erst später im restlichen Deutschland und teilweise auch in Österreich und in der Schweiz durchgesetzt. 10. Der Trachtenumzug am ersten Oktoberfestwochenende in München ist eine Tradition, die mir besonders gut gefällt. 11. Da kann man neben vielfältigen Trachten und wunderbaren Pferdegespannen noch ein Stück lebendiges Brauchtum aus vielen Regionen Deutschlands sehen.